Lange Augenblicke im kurzen Leben. Hörspiel nach den Erzählungen des Juan Carlos Onetti von Heinz von Kramer. Was für ein Typ, der da im Spiegel. Ganz kaputt. Vom wenigen Schlafen. Kein Glanz in den Augen. Abgestorben längst an der Neugier. Die Lippen noch voll. Aber schroff abwärts. Bittere Winkel. Graue Schläfen. Schlecht geschnittenes Haar. Naja. Das Gesicht ohne Falten. Aber unterm Kinn. Nichts wie schlaffes Fleisch. Immerhin, keine Spuren vom Alkohol der vergangenen Nacht. Helga, bist du es wirklich? So früh? Aber ich habe dir doch am Telefon versprochen, dass ich im Lauf des Morgens komme, noch vor dem Mittag, um das Essen zu machen. Mein Gott, wenn ich denke, du warst 16, als wir uns das erste Mal sahen, während ich auf die 40 zu musste. Ja. Und dann sind wir ganze 2 Jahre sporadisch sozusagen ein Liebespaar gewesen. Danach hat man mich aus dem Land gejagt und du, mein lieber Aranzuru, hast keinen Finger gerührt. Ist es zu fassen, Helga? Und jetzt bist du zurückgekehrt. 5 Jahre nach unserem Abschied. Aber du bist ja völlig durchnässt. Ja. Draußen hat mich ein Platzregen erwischt. Ja, so kannst du nicht bleiben. Du wirst dir den Tod holen. Zieh dich aus. Irgendwas muss man Krankenwagen nennen. Magenspülung vielleicht? Mein Gott, tu doch was. Liebe Freunde, Charlie hat uns eingeladen, um seinem Selbstmord beizuwohnen. Das war die Abmachung, nicht wahr? Nun, sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Das muss an der letzten Dosis Tabletten liegen. Die war ein bisschen brutal. Unnötig jetzt noch auf Nathalie zu warten. Sie wird wohl nicht mehr kommen. Immer bereit, eheliche Pflichten zu erfüllen. Aber diese endgültige und so manche andere, die nicht. Ich persönlich gehe nun. Das Dienstmädchen kommt nicht vor Montag. Wenn wir hier bleiben, werden wir uns alle auf dem Kommissariat wieder treffen, wo wir dumme Fragen beantworten müssen. Wer weiß, wie lange. Aber sollen wir ihn etwa so lassen? Unmöglich. Das können wir doch nicht. Das geht wirklich nicht. Einfach so liegen lassen? Er ist bereits verlassen. Adieu, macht, was ihr wollt. Ich bitte euch nur, vergesst, dass ich auch hier war. Wo ist denn der Morgenmantel, Adam? Ach. Immer noch das alte Ding da. Na gut, ich gehe inzwischen in die Küche. Ich will dir unbedingt noch das Essen machen. Ist nicht nötig, Helga. Ich koche immer abends. Mittags nie. Komm, noch eine rasche Turnübung auf der Bettkante. Dann wird er mir eh welk und runzlig. Na, was ist? Schluss mit dem Heulen und halb ohnmächtig werden, jetzt wird gegessen. Gleich ist alles aufgesetzt. Bis es fertig wird, ziehe ich mich an. So. Übrigens, ich möchte nach Ibiza. Ich muss. Und ich habe kein Geld. Och, Liebster, ob du mir helfen könntest? Ibiza? Ibiza? Fahren wir gemeinsam. Aber ich kann... Also, ich habe eine Verabredung. So viel Samen vergeudet. Und wir hier noch fast nackt. Wie lächerlich. Immer warst du eine Hure. Und ich war verrückt nach dir. Denn nie bin ich einer so verhurten Hure begegnet wie dir. Sag, wie viel du willst oder wie viel dein neuer Macker will. Ich schreibe dir den Scheck aus. Verfluchter Frühling. Warum musstest du wiederkehren? Verfluchter Frühling. Was für ein Durcheinander in der Bibliothek. Aber Nathalie hat doch gesagt, bei unserer Siesta im Bett, dass Charlie hier das Geld von den väterlichen Feldern hier in einem Buch hinterlassen würde. Montaigne, es ist weiter Band. Verdammt, wie soll man das hier finden? Was für eine Unordnung. Ach, das könnte es sein. Tatsache. Und da ist doch tatsächlich ein großer, schwerer Umschlag, voll ebenfalls großer Scheine. Kaum, dass man das Ding in der Westentasche unterbringen kann. Na denn, leb wohl, mein guter Charlie. Du wirst schon langsam kalt. Und wie grotesk dir der Mund offen steht. Keine gute Frau war da, um dir ein Kinnband anzulegen. Sieh mal an, deine Malkartons. Für meinen Geschmack eigentlich miserable Bilder. Was für grelle Farben, die sich untereinander zu zanken scheinen. Wahrscheinlich hättest du, mein bester Freund Charlie, sogar dasselbe gedacht wie ich. Nun, ist es nicht ganz wie früher? Du könntest sein Zwillingsbruder sein. Identisch. Aber mein Jesus hatte nie Brüder. Ich bin dein Jesus. Wie ist es dir in London ergangen? Gut. Glaube ich jedenfalls. Bei solchen Sachen kann man sich nie sicher sein. Interessanter noch, ob du dich an das Abschiedsfest erinnerst. Das Nachspiel, meine ich. Ist das eine Frage? Du weißt sehr wohl, und du wirst es heute Nacht erneut wissen, dass ich das nie vergessen konnte. Ich erinnere mich an deine schmutzigen, an deine wunderbaren Worte. Ich kann sie aufsagen, aber... Um Gottes Willen, nein. So ein Klotz bin ich nicht. War ein Spiel. Eine zärtliche Drohung. Da standen zwei Flaschen. Weißwein und Rotwein. Warum hast du gerade die genommen? Zu dieser Stunde und wie immer. Ein Glas Weißwein. Lasst mich durch. Lassen Sie mich doch durch. Verzeihung, bitte. Ich möchte zum Sarg. Danke. Das ist sehr freundlich. Danke. Da liegst du ja, mein Charlie. Wie viele Frauen hast du geküsst? Jede, die man dir vorstellt. Freundin. Frauen haben dich mit Zungen bis in den Hals geküsst. Kundig und gewissenhaft haben sie dabei verweilt, dein Glied zu küssen. Speichelwärme und Klitschen, wie es sein soll, nicht wahr? Jetzt werde ich dich küssen. Nathalie, deine Frau, ungeniert auf die Kälte deiner Stirn, über den Sargrand hinweg. Und ich werde zwischen den drei horizontalen Falten einen kleinen Fleck hinterlassen. einen kleinen kaminroten Fleck. Du Aas, wo ist das Geld von deinen väterlichen Feldern, das du mir versprochen hast? Zweiter Band ist Seemontaine. Nichts habe ich gefunden. Nichts war da. Nichts. Du elendes Schwein. Nach dem Gekeuche eine Zigarette. Stimmt doch, oder? Ich habe auch dir eine angezündet, wie das bei uns so üblich war. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? In den Lagen, als ich dich nackt sah und fühlte, was ich fühlte, da wusste ich, dass du es nicht bist. Du bist nicht mein Jesus. Im Bett kann kein Mann eine Frau täuschen. Du bist ein Betrüger. Gut. Schauen wir uns den Van Gogh an. Ich glaube weiterhin, dass er falsch ist. Da hast du einen schlechten Kauf getan für die Galerie. Das allerdings... Dieselben Worte hat Jesus zu mir gesagt, bevor er nach London ging. Und nur er und ich wussten von dem heimlichen Kauf des Van Gogh. Selbstmord des flüchtigen Kassierers. Immer dieselbe Zeitung, dieselbe Schlagzeile, immer das Gespenst. Ich hätte wirklich nicht geglaubt, dass du das könntest, den reumütigen spielen. Als hättest du ihn getötet. Und frag mich nicht wieder, ob in einer Welt mit 20 Dimensionen du die Schuld daran hast, dass er sich erschossen hat. Du fährst heute Abend? Klar, um 9. Ich bin schon erholt genug. Aber hör mal, hast du ihm jemals gesagt, dass er sich erschießen soll? Hast du ihm gesagt, dass er stehlen soll, um chilenische Pesos zu kaufen und sie gegen Lire einzutauschen? Und die Lire gegen Franken und die Franken gegen Kronen und die Kronen gegen Dollars und die Dollars gegen Pfund und die Pfund gegen Goldadler und die Goldadler gegen gelbseidene Unterröcke und Dreiräder. Das hast du ihm nicht gesagt. Du hast ihm nicht geraten zu stehlen. Also. Ich habe eine Schuld an all dem. Die Schuld, dass ich mit Begeisterung zu ihm gesprochen habe, dass ich ihm die Sachen so erzählt habe, dass er sicher war, wenn er 10.000 Pesos aus der Kasse nehme, würde er reich. Du bist verrückt. Das ist alles ein ausgemachter Blödsinn. Allzu große Feinsinnigkeit deinerseits. Aber ich will dir etwas sagen, was dich kurieren könnte, wenn du so feinsinnig wie ich wärst. Hat er das gestohlene Geld richtig verwendet? Hat er es genau so verwendet, wie du es ihm erklärt hast? Er? Naja. Als er zu mir kam, war schon nichts mehr zu machen. Anfangs hat er gut gekauft, aber dann bekam er Angst und hat Unsinn gemacht. Eine hübsche Kombination aus Devisen, Rennpferden und Roulette. Siehst du, das ist der Beweis seiner Unzurechnungsfähigkeit. Aber sag mal, wohin schaust du denn da so gebannt? Ist es das Mädchen dort am Fenster im Wind mit den wehenden Haaren? Hast du sie wirklich vorher noch nicht gesehen? Einmal. Heute Nachmittag im Garten. Bevor du vom Baden zurückkamst. Treffer. Ausgezeichnet. Und die Jugend, die Unerfahrenheit, nicht wahr? Hübsche Geschichte. Aber es gibt jemanden, der sie dir besser erzählen kann. Warte. Kellner! Kaffee? Naja, was man hier so Kaffee nennt. Aber der Herr möchte etwas erfahren über die Fahrradtouren des Fräuleins da am Fenster. Nur nichts Schlimmes. Der Herr interessiert sich fürs Radfahren und möchte wissen, ob das Fräulein... Sag, was geht nachts vor sich, wenn Papi und Mami schlafen oder nichts bemerken wollen? Nichts weiter. Sie wissen es doch. Gegen Mitternacht entwischt das Fräulein mit dem Fahrrad. Manchmal fährt sie in die Berge, manchmal zu den Dünen. Was soll ich Ihnen sagen? Sie wissen doch, sie kehrt mit zerzaustem Haar und ohne Schminke zurück. Und einmal, als ich sie traf, hat sie mir 2 Pesos gegeben, ohne etwas zu sagen. Sie hat sie mir einfach in die Hand gedrückt. Nun, die Gäste sagen es und die englischen Burschen, die im Atlantik absteigen und samstags zum Tanzen kommen, dass immer jemand auf sie wartet. Und dass es niemals derselbe ist. Aber ich sage nichts, denn ich habe nichts gesehen. Da hast du es, mein Freund. Also, 2 Kaffee. Meinetwegen. Ein interessanteres Leben, was, Capuro, als sich mit einem schnurrbärtigen Gespenst zu masturbieren. Ja, dann schöne Fahrradtouren, mein Lieber. Bis wir uns wiedersehen. In einer Woche. Am Morgen, als Montes kam, habe ich von der Geschichte erfahren, ohne sie richtig zu verstehen. Er kam, um mir zu erzählen, dass er versucht hatte, mich zu bestehlen. Dass er mir viele Sonntagswetten unterschlagen hatte, um sie für sich anzunehmen. Und dass er nun die Gewinne nicht auszahlen konnte. Das Weitere haben wir nicht mit Worten abgemacht. Aber so geht es ja damals. Ich habe die 3000 Pesos bezahlt. Dann habe ich ihn gerufen und ihm zugesagt, seinen Vorschlag anzunehmen und dass er in meinem Büro zu arbeiten anfangen könne für 200 Pesos monatlich, die nicht ausgezahlt werden. Ich glaube, er hat mir schon am ersten Tag, dem Montag, die Geschichte erzählt oder fast die ganze. Als er zu mir kam, ängstlich wie ein Hund mit grünem Gesicht und einem Glanz von kaltem, widerwärtigem Schweiß auf der Stirn und an den Nasenflügeln. Es begann im Winter, sagte er. Als er, Montes, eines Abends nach Hause kam und seine Frau, Kirsten, am Herd sitzen fand und in das brennende Feuer schauen. Ich habe nichts, antwortete sie, als er sie fragte, was denn los wäre mit ihr. Ich habe nichts, sagte sie, wie alle Frauen in allen Ländern sagen. Und dann beschäftigte sie sich damit, das ganze Haus mit Fotografien aus Dänemark vollzuhängen. Vom König, den Ministern, von Landschaften mit Kühen und Bergen. Oder wie es da eben ist. Eine Zeit lang wurden Briefe hin und her geschickt, nach Dänemark, aus Dänemark. Aber sie tat sonst alles, um Montes zu überzeugen, dass sie ganz und gar glücklich mit Amerika und mit ihm sei. Eines Nachts plötzlich machte sie das Licht aus, als sie im Bett waren, und sagte, wenn du mich lässt, erzähle ich dir etwas und du musst es anhören, ohne etwas zu sagen. Montes wartete nun darauf, dass ein Mann auftauchte in dem, was die Frau erzählte. Aber sie sagte mit heiserer und weicher Stimme, als hätte sie gerade geweint, dass die Bäume in Dänemark größer und älter seien als an irgendeinem Ort der Welt und dass man dort im Morgengrauen aufwache, wenn Seevögel zu kreischen anfingen und der Frühling wachse dort unter dem Schnee verborgen, bis er mit einem Schlag hervorbreche und alles überziehe wie eine Überschwemmung. Das ist die Zeit in Dänemark, wo es die meiste Bewegung gibt in den Fischerdörfern. Auch wiederholte sie, Esbjerg ernähr wird Küsten. Und das beeindruckte Montes am meisten, auch wenn er es nicht verstand. Denn dieser Satz, den er nicht verstehen konnte, war das Fernste, das Fremdeste, was aus dem unbekannten Teil von ihr kam. Von der Nacht an begann er, Mitleid zu empfinden. Das immer weiter wuchs, als wäre sie krank, jeden Tag schlimmer. Ohne eine Möglichkeit zur Heilung. Pech, Sie haben sie verpasst. Vor vielleicht 10 Minuten ist sie herausgekommen mit ihrem Fahrrad. Sie können jetzt noch warten, bis sie zurückkommt. Es wird ihr einen schönen Schrecken einjagen. Nein, das kann doch nicht sein. Das ist sie nicht. Unsinn. Irgendwo müsste es aufleuchten, das Licht der Fahrradlampe. Oder der Glutpunkt einer Zigarette. Irgendeines rauchenden Mannes, der auf den trockenen Blättern sitzt. An einen Stamm gelehnt. Mit angezogenen Beinen. Müde. Feucht, zufrieden. Nichts. Alles bleibt dunkel. Da. Ist das nicht ein Licht, das im Wasser schwankt? Und wie es brennt, wenn ich mir die Finger lecke. Ganz wund meine Hand auf einmal. Im Schatten dort, das müssten die Dünen sein. Vorsicht, hier geht's steil runter. Der Sand ist noch warm. Wenn ich mich einen Augenblick hinsetze. Dem, was von der Welt zu wissen möglich ist. Es hat ja keinen Sinn. Also zurück ins Hotel. Und dort im Spiegel des Badezimmers. Wer weiß, was für ein Gesicht. Noch stärker von Traurigkeit befallen. So hatte Montes irgendwann den Gedanken, er könnte etwas Großes tun. Etwas, das ihm selbst gut täte, das ihm zu leben helfen und dienen würde, ihn für Jahre aufzumuntern. Es kam ihm in den Sinn, das Geld zu besorgen, um Kirsten die Reise nach Dänemark zu bezahlen. Er holte sich Auskunft, als er noch nicht wirklich daran dachte, und erfuhr, dass schon 2000 Pesos ausreichten. Es muss so gewesen sein, ohne dass er wusste, was mit ihm vorging. Und dann dachte Montes an Kredite bei den Banken, an Pfandleiher. Und er dachte sogar, ich könnte ihm Geld geben. Eines Samstags oder Sonntags merkte er, dass er an Kirstens Reise dachte, während er mit Jacinto in meinem Büro an den Telefonen saß und Wetten annahm für Palermo und La Plata. Und so fing er an, Wetten einzustecken, die bald 3000 Pesos betrugen. Und lief verzweifelt durch das Büro, schaute auf die Listen, schaute auf Jacintos Gorillakörper im Rohseidenhemd und schaute aus dem Fenster auf die Straße, wo am Spätnachmittag zunehmend mehr Autos fuhren. Und so war es, als ihm klar zu werden begann, dass er verlor und dass die zu zahlenden Summen größer wurden. Hunderte von Pesos bei jedem Anruf. Und er schwitzte diesen besonderen Schweiß der Feiglinge, schmierig. Ein bisschen grün, eisig, den er im Gesicht hatte, als er am Montagmittag endlich genügend Mumm in den Knochen hatte, zum Büro zu gehen und mit mir zu sprechen. Kommen Sie. Sind Sie Kakuro? Ja. Steigen Sie ein. Fahren Sie zum Strand. Was für ein Tag. Wenn es nicht geregnet hätte, würden wir vor Hitze sterben. Das Wetter ist nicht beständig. Gehen wir. Denken Sie nur, von hier bis zu den Dünen. Das ist einen halben Kilometer. Was sehen Sie mich so an, Herr Kommissar? Gehen wir doch. Nein, nicht in den Wagen. Uns gegenüber, dort drüben. Der Ziegelschuppen. Da, Herr Kommissar. Da, auf dem Tisch. Unterm Leintuch. Diese gestreckte Form. Wer lehrt wohl die Toten die Haltung des Todes? Gehen Sie nur näher ran, Caporo. Keine Angst? Soll ich Sie aufdecken, Herr Kommissar? Ja, schlagen Sie das Tuch beiseite. Schauen Sie hierher, Caporo. Können Sie beschreiben, was Sie sehen? Das Gesicht eines Mädchens. Nach hinten gedreht. Als müsste sein violetter Kopf mit Flecken eines rötlichen Violetts auf einem bläulichen Violett jeden Augenblick abgelöst herunterfallen, wenn jemand laut spricht. Wenn jemand mit den Schuhen auf den Boden stampft. Einfach nur, wenn die Zeit vergeht. Das Gesicht des Mädchens mit dem Fahrrad. Und weiter? Haben Sie uns sonst nichts zu sagen? Ja, reden Sie, Caporo. Reden Sie endlich. Zeigen Sie uns doch Ihre Hand. Machen Sie doch mal die Hand auf! Da. Sehen Sie? Sehen Sie sich das nur an? Also gut, das reicht. Es wäre eine lange Geschichte. Voller glänzender und geheimnisvoller Augenblicke, die nichts mit dem zu tun hat, was Sie interessieren könnte. Und womöglich auch in keiner Beziehung steht zu irgendetwas Konkretem, das ich mir vorstellen kann. Eine maßlose Geschichte, die jeder von Ihnen in seinem Kopf stattfinden lassen muss. Der andere Teil von Montes Geschichte begann, als Kirsten sich etwas später angewöhnte, zu Zeiten außer Hauses zu sein, die nichts mit ihrer Arbeit oder ihren Pflichten zu tun hatten. Sie kam zu spät, wenn sie verabredet waren. Und bisweilen stand sie nachts auf, zog sich an und ging, ohne ein Wort, nach draußen. Er wurde misstrauisch, hatte den Kopf voll dummer Gedanken, bis er ihr eines Tages folgte und sah, wie sie zum Hafen ging und wie sie dort lange Zeit starr stand und auf das Wasser schaute. In der Nähe, aber doch mit Abstand, zu den Leuten, die Reisende verabschieden wollen. Sie sagte ihm dann, dass sie immer zum Hafen gehe, zu jeder Zeit, um den Schiffen zuzuschauen, die nach Europa ausliefen. Er hatte Angst um sie und wollte dagegen ankämpfen. Wollte sie davon überzeugen, dass, was sie machte, schlimmer sei, als im Hause zu bleiben. Aber Kirsten sprach weiter mit normaler Stimme und sagte, dass es ihr gut tue, das zu tun, dass sie weiterhin zum Hafen gehen müsse, um zuzuschauen, wie die Schiffe abführen, einfach zu schauen, bis ihr die Augen müde würden und das so oft sie könne. Und er hat sich schließlich davon überzeugt, dass er die Pflicht hat, sie zu begleiten. Dass er so in Raten die Schuld abzahlt, die er ihr gegenüber hat, wie er die abzahlt, die er bei mir hat. Und jetzt, an diesem Samstagnachmittag, wie so häufig in der Nacht oder am Mittag, bei gutem Wetter, manchmal bei Regen, der sich dem hinzufügt, der ihr immer ins Gesicht rieselt, gehen sie zusammen in Richtung Retiro und weiter. Spazieren über die Mole. Bis das Schiff abfährt, mischen sich ein wenig unter die Leute mit Mänteln, Reisetaschen, Blumen und Taschentüchern. Und wenn das Schiff sich in Bewegung setzt, nach dem Hornsignal, da werden sie starr und schauen. Schauen, bis sie nicht mehr können. Und jeder denkt an ganz verschiedene und verborgene Dinge. Aber übereinstimmend. Ohne es zu wissen. In der Trostlosigkeit. Und in der Empfindung, dass jeder allein ist. Die immer erstaunlich wirkt, wenn wir nachdenken. Dass die Herren Kommissare nichts Verdächtiges, ja, nicht einmal etwas Ungewöhnliches, im großartigen Triumph von Playboy sahen, der auf der Winterrennbahn im Vorteil war und in der entscheidenden Phase die Entscheidung mit. Ja, Risso ist bei der Politik angekommen, aber es ist für dich. Immer werfen sie die Post durcheinander. Nicht ein einziger Termin für einen Club. Und dann kommen sie und heulen, wenn sich die Wahlen nähern, und dann scheint ihnen kein Platz groß genug. Und jetzt ist Mitternacht und sag du mir, wie soll ich denn die Spalte bis zum Umbruch füllen? Abteilung Rennen, El Liberal. Merkwürdig. Diese grünen Marken und der Stempel von Bahia. Was ist denn? Was machst du für ein Gesicht? Was Unangenehmes? Ach, nichts. Ja? Nichts von Bedeutung. Dann mach's gut. Ich muss mich sputen. Dies Foto. Postkartengröße. Ein braunes, unterbelichtetes Foto. Ich möchte wissen, was das soll. Scheußlich, als ob an den dunklen Rändern Hass und Unflätigkeit anwüchsen. Unbestimmte dicke Streifen wie ein Relief getrocknete Schweißtropfen, das ein angstverzerrtes Gesicht umgibt. Wirklich, was soll das? Und warum nur dieser Wunsch, ich hätte es nie gesehen? Entschuldige, Risso. Da ist wieder so ein Brief für dich, genau wie vorige Woche, aber diesmal aus Asunción, glaube ich. Sag mal, hast du vielleicht eine herumreisende Verehrerin? Sei nicht böse, ich muss mal dringend ins Bad, wenn du erlaubst. Gut, gut. Wenn du nicht darüber reden willst... Ein Scherz, nicht wahr? Oder ein Irrtum. Eine vorübergehende, absurde Geschichte, gewiss. Warum aber dieses unbekannte Gefühl? Kaum zu ertragen. Weder Hass noch Schmerz. Etwas wie Ungerechtigkeit und Verhängnis. erste Angst des ersten Menschen auf der Erde, mit dem Gefühl des Nichts und dem Beginn des Glaubens. Ich sollte den Umschlag zerreißen, ohne ihn zu öffnen. Offensichtlich mit dem Selbstauslöser gemacht. Die Frau ohne Kopf auf dem Foto stemmt herausfordernd ihre Fersen an den Rand des Divans. Wartet so auf die Ungeduld des obskuren Mannes, der unvermeidlich im Vordergrund riesenhaft erscheint. Und sie ist sicher, sie braucht ihr Gesicht nicht zu zeigen, um erkannt zu werden. Ob sie meint, aus dieser offenen Beleidigung, der entsetzlichen Würdelosigkeit, müsste ich eine Liebesbotschaft ausgraben. Gut, es ist gut. Es ist sicher, so ist es. Es hat keine Bedeutung. Auch wenn ich es nicht sehe, würde ich wissen, dass es geschieht. Auf der Rückseite natürlich in ihrer ruhigen Schrift. Grüße aus Bahia. Herein. Gnädiger Herr, ein Brief für Sie. Hat man ihn von der Redaktion gebracht? Nein, er ist an unsere Pension adressiert. Geben Sie her. Und gehen Sie. Ja, wie Sie wünschen, gnädiger Herr. Brauchen Sie noch etwas? Nein! Verzeihung. Um sich gegen Furcht und Irrsinn zu verteidigen, müsste man jede Fotografie, die noch kommt, in der Brieftasche aufbewahren, sie anekdotisch, unpersönlich, unschädlich machen, indem man sie einfach 100-mal täglich zerstreut ansieht. Schau an, diesmal ist sie also in Paraguay. Mit ihrer Weiße vertreibt sie die Schatten aus einem schlecht beleuchteten Zimmer. Jetzt allein. Den Kopf. Schmerzhaft. Nach hinten geworfen, der Kamera entgegen. Die Schultern zur Hälfte bedeckt von ihrem offenen schwarzen Haar. Derb. Auf allen Vieren. So unverwechselbar jetzt, als hätte sie sich in einem Atelier fotografieren lassen und hätte mit dem zartesten, bezeichnendsten und ausweichendsten Lächeln posiert. Eigentlich erregt das nur Erbarmen bei mir. Mitleid mit Wahrheit und Irrtum ihres Glaubens. Mit der einfachen Absurdität der Liebe und der komplexen Absurdität der von Menschen geschaffenen Liebe. Wenn sie sich doch bewusst werden wollte, dass ich diese Fotos, kaum dass sie angekommen sind, zerreiße, jedes Mal weniger neugierig, mit weniger Gewissensbissen. Hätten Sie etwas Zeit für mich, Ressort? Warum nicht? Kommen Sie, gehen wir ins Baviera essen. Von Mann zu Mann oder von einem Alten, der im Leben nicht mehr Glück hat, als das zweifelhafte Glück, weiterzuleben, von einem Alten zu Ihnen. Und ich weiß nicht, denn das weiß man nie, wer Sie sind. Ich weiß ein paar Tatsachen, habe Kommentare darüber gehört, aber ich habe kein Interesse mehr, meine Zeit mit Glauben oder Zweifeln zu verlieren. Ich schleife durch Santa Maria und durch die Redaktion ein krankes Bein nach und die Arteriosklerose. Ich erinnere mich an Spanien, korrigiere die Abzüge, schreibe und manchmal rede ich zu viel. Wie heute Abend. Ich habe eine dreckige Fotografie erhalten. Der Absender steht außer Zweifel, aber ich kann nicht erraten, weshalb man gerade mich ausgesucht hat. Auf der Rückseite steht für die Sammlung Risso oder etwas Ähnliches. Sie kam am Samstag und ich habe 2 Tage lang überlegt, ob ich sie Ihnen geben soll oder nicht. Ich habe mir schließlich gedacht, es sei das Beste, es Ihnen zu sagen. Denn mir so etwas zu schicken, ist Wahnsinn, ohne mildernde Umstände. Und vielleicht tut es Ihnen gut zu wissen, dass sie wahnsinnig ist. Jetzt wissen Sie es. Ich bitte Sie nur um Erlaubnis, das Foto zu zerreißen, ohne dass ich es Ihnen zeige. Ich bekomme das auch, Lanza. Und ich habe, ohne Sie anzusehen, die 3 letzten Botschaften zerstört. Wissen Sie, ich habe nicht die geringste Lust, mich nun und für immer in der Zeitung und in der Pension wie ein kleines Raubtier in seinem Bau zu fühlen. Wie ein Tier, das die Schüsse der Jäger vor dem Eingang seiner Höhle hallen hört. Da bist du ja endlich, Risso. Komm herein. Ich hab mit dir zu sprechen. Ich habe das Bild gleich wieder in den Umschlag gesteckt. Da hast du ihn. Es ist abscheulich. Diese Person mit einem Kerl wie beiden. Einfach widerlich. Ich habe dein Kind schlafen geschickt, das arme Mädchen. Du wirst begreifen, dass nach dem da, mein Gott, wenn ich dich so ansehe, wenn ich in deinem Gesicht nach dem Geheimnis solcher allgemeinen Schmutzigkeit suche, dem Grund für den Tod meiner Tochter, die Erklärung für so vieles, das ich schon geahnt hatte, ohne den Mut zu haben, daran zu glauben. Nein, ich kann es einfach nicht begreifen. Leg dich jetzt hin, ich werde es auch tun. Morgen sehen wir weiter. Gute Nacht. Die Wolken im Fenster. Dies milchige Geheimnis des Himmels. Als ob man den Tod sähe. Und die Freundschaft mit dem Tod. Die stolze Verachtung der Regeln, die alle Menschen einhellig beachten. Das echte Staunen der Freiheit. Es ist wie die Bewegung einer neuen Luft, die ich vielleicht in der Kindheit geatmet hatte und die nun das Zimmer erfüllt und sich mit ungewohnter Trägheit durch Straßen und überraschte Gebäude ausdehnen wird, um mich zu erwarten und mich morgen und die folgenden Tage zu beschützen. Ich werde also alles daran setzen, die Adresse Gracias herauszufinden, sie anzurufen oder zu ihr zu fahren, um mit ihr zu leben. Wenn ich denke, dass er die Sparte Pferderennen machte, dann versucht man sich diese Verwirrung zu erklären, indem man sie mit der eines Mannes vergleicht, der sein Gehalt auf eine Angabe hin verspielt, die ihm Trainer, Jockey, der Besitzer und das Pferd selber gegeben und bestätigt haben. Denn wenn er auch, soweit man weiß, die besten Motive dafür hatte zu leiden, und ohne weiteres alle Schlafmittel, alle Apotheken von Santa Maria zu schlucken, was er mir eine halbe Stunde bevor er es tat, zeigte, war nichts als das Raisonnement und die Haltung eines betrogenen Mannes. Eines Mannes, der sicher und ungefährdet gewesen war und der es nicht mehr ist. Und der sich nicht erklären kann, wie das geschehen konnte. Welcher Rechenfehler den Zusammenbruch herbeigeführt hat. Denn in keinem Augenblick nannte er die Stute Stute, die diese niederträchtigen Fotografien in der ganzen Stadt verteilte. Und er wollte nicht einmal über die Brücke gehen, die ich ihm baute. Ich suggerierte ihm, ohne daran zu glauben, die Möglichkeit, dass die Stute, nackt und sich aufbäumend, wie sie sich gerne in der Öffentlichkeit präsentierte oder auf der Bühne die Eierstockprobleme anderer durch das Welttheater berühmt gewordener Stuten zur Schau stellend, dass sie völlig verrückt sei. Nichts. Er hatte sich geirrt. Und zwar nicht, als er sie heiratete, sondern in einem anderen Augenblick, den er nicht nennen wollte. Die Schuld hatte er. Und unser Gespräch war unglaublich und erschreckend. Denn er hatte mir bereits gesagt, er werde sich umbringen. Und er hatte mich überzeugt, es sei unnütz und auch grotesk und noch einmal unnütz zu argumentieren, um ihn zu retten. Und er redete kalt mit mir und akzeptierte meine Bitten nicht, er möge sich betrinken. Er hatte sich geirrt. Er bestand darauf. Er. Und nicht die verdammte Hure, die das Foto dem Mädchen schickte zu den Schulschwestern. Vielleicht, dachte sie, die Schwester Oberin würde den Umschlag öffnen. Vielleicht wünschte sie, dass der Umschlag unberührt in die Hände der Tochter Rissos käme. Diesmal sicher, Risso an der Stelle zu treffen, wo er wirklich verwundbar war. Wir kannten sie nur, die alte Dame, ganz in Schwarz gekleidet und wie sie lächelnd ihren Rheumatismus vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer hinter sich herschleppte. Obwohl wir schon zur Schule gingen, gelang es uns immer, zur Stunde der nachmittäglichen Faulheit von zu Hause oder aus den Schulräumen zu entwischen. Ohne Eile ging sie dann hinüber zur Küche, um die drei Becher Milchkaffee und die Pfannkuchen zuzubereiten, die mit Quittengelee gefüllt wurden. An jedem Nachmittag ließen wir nicht die Klingel am Gatter läuten, sondern klopften mit den Knöcheln an das Glas der Eingangstür. Die Alte hörte nicht gleich. Wir klopften weiter. Schließlich bemerkte sie uns, wie sie ins Wohnzimmer kam, um den Tisch zu decken, und ließ uns ein. Am Tisch sitzend und die Leckereien in uns hineinstopfend, wiederholten wir die gewohnten Albereien, die Alte zu mögen schien, obwohl sie kaum was davon verstand. Jedenfalls lächelte sie immer fort. Und sie sagte, dass ich, Emilio, sie viel mehr an ihren Enkel erinnerte als die beiden anderen Jungs. Während sie später in der Küche das Geschirr abwusch, schlichen wir verstohlen zu ihr. Und sie konnte das komische, dumpfe Geräusch des Eisens auf ihren Kopf bestimmt nicht hören. Schon hörte sie überhaupt nichts mehr. Ihr Körper schwankte, dann blieb sie still auf dem Küchenboden liegen. Wir wühlten in allen Möbeln des Schlafzimmers, suchten unter der Matratze, verteilten Scheine und Hartgeld unter uns. Und Juan schlug mir vor, gib ihr noch eins drauf. Für alle Fälle. Zu Hause in unserem miesen Viertel wartete ich, bis niemand in der Hütte war und holte aus der Kiste neben meiner Pritsche die weiße, fleckige Sparbüchse heraus, in der ich mein Geld verwahrte. Eine Sparbüchse aus Gips in Form eines Schweinchens mit einem Schlitz im Rücken. Manchmal, wie gerade jetzt, wenn ich mich zum dritten Mal im Bett herumgedreht habe und weiß, dass ich nicht einschlafen werde. Die Geräusche der Nacht von Buenos Aires zum Fenster hereindringen. Dann sage ich leise vor mich hin, du heißt Carmen Zita. Du bist höchstens 50 Jahre alt. Und dann streichle ich mir die müden Brüste und denke, einen Augenblick lang an meine letzte Menstruation. Die endgültig letzte. Der Junge, der mich fast alle Samstage aufsucht, weil es ihn nichts kostet und weil ihm keine Komplikationen drohen. Er weiß nichts von diesem Ende. Das ist ein Ende ausschließlich für mich. Niemand kann es ahnen, weil ich immer noch schlank bin und mich zu schminken verstehe. Die Schrecken mit 13 Jahren das erste Mal. Warum erinnere ich mich plötzlich daran? Und in kurzen Momentaufnahmen die Gesichter und Körper, die Bewegung, Gesten, fast die Stimmen all der Männer, die ihre jeweilige Haut mit der meinen vermischt hatten, die ich benutzte und die mich benutzten. So viele Jahre. Wenn man dem Moment nachspüren könnte, als wäre ein Auffinden möglich der Linie, die die Jugend vom Alter scheidet. In jedem Fall ist schon zu viel Zeit verstrichen, seit das Unglück des Körpers begonnen hat. Denn auch wenn ich ständig den Ring von Falten, die mir den Hals markieren, mit Seidentüchern in knalligen Farben bedecke, ich fühle mich noch jung, gesund. Mein Gehirn vermag das Unglück des Körpers nicht zu begleiten. Seine entsetzliche, zielstrebige, unaufhaltsame, unleugbare Neigung zur Hinfälligkeit, zum Schrumpfen, zum Tod. Wie ungerecht doch Gott oder die Natur ist, die eine Frau von 50 Jahren lächerlich macht, die mit einem Jungen von 20 liiert ist. Und im umgekehrten Fall findet das alle Welt normal. So. Dann drücke ich im Morgendämmer die letzte Zigarette aus. In der Schublade sind noch Schlaftabletten. Ich schlucke jetzt zwei mit Hilfe von etwas Sherry aus der Flasche. Und die Jalousie ziehe ich hoch. Und lasse das Licht des Morgens herein. Aber warum rebelliere ich denn nur gegen dieses langsame und anstandslose Versinken und so kraftlos? Und sehe mich dennoch im Zentrum einer dörflichen Kirmes, wo goldener Wein nichts als Freude schenkt und niemand betrunken ist und wo der Kreis der Tanzenden sich dreht und mit den Liedern einsetzt und wo ich mich in einem geblümten Kleid ohne Ermüdung bewege, glücklich und ohne Vorgefühl von Falten oder gelinden Schmerzen in den Gelenken. So rein, so gestrafft meine Gesichtshaut, leicht gerötet jetzt von der glücklichen Ermüdung und eine Nelke in der Frisur, eine Nelke in der Brust, eine Nelke im Mund, so glücklich, so ängstlich, das nicht mehr zu sein, dass ich, ob ich es will oder nicht, nach weiteren Schlaftabletten, nach weiterem Sherry fingern muss. Und es will sich nicht einstellen, das Glück meines Tanzens ohne Pause im Licht der Lampions, der von gefältelten Zylindern aus buntem Papier umhüllten Kerzen, einer blau, einer grün, einer rot. Und die Sogwirkung des Bettes nimmt geschickt und ohne Heftigkeit zu. Und Herrin und Sklavin der Dämmerung, die in Schwärze übergeht, akzeptiere ich unterzugehen. Ein letztes Mal den verblassten Lavendelgeruch der Bettdecke einatmend, die ich übers Kinn ziehe. Thank you. Die Gestalt machte kein Zeichen, damit ich den Wagen anhielte. Sie stand still und geduldig, vielleicht gelangweilt am Wegrand, neben einem Baum, von dem der Frühling wie kleine Lanzen noch unentschiedenen Grüns ausging. Ich hielt den Wagen gegenüber dem Baum an und sah den schwarzen Koffer. Sah, dass die Person, die mir zulächelte, den Kopf einer jungen, außerordentlich schönen Frau hatte. Einen roten Pullover, der die Brust ohne die geringste Spur von Busen bedeckte. Eine glatte Männerbrust. Eine schwarze Hose, die nicht die Ausbeulung des Geschlechts andeutete. Mann, Frau, Ephebe, Hermaphrodit. Ich brauchte es plötzlich, keuchend und mit Macht, brauchte es, dass dieses Es ins Auto stiege, brauchte es ängstlich. Begann zu glauben, dass ich darauf gewartet hatte seit meiner ersten Jugend und kam fast zu der Überzeugung, dass ich die Anwesenheit oder Nähe des Geschöpfs, der Haarschnitt war männlich und es war keine Schminke im Gesicht, bis an den Rest meiner Tage brauchen würde. Danke, dass Sie mich ein Stück mitnehmen wollen. Wohin möchten Sie? Ziemlich weit. Ich sag's Ihnen noch. Immer geradeaus. Was waren Ihre Pläne? Es gibt keine strikten Pläne meinerseits. Das trifft sich gut. Ich habe auch keine. Ich habe einen Monat Ferien. In San Sebastian hatte ich vor anzuhalten, um zu frühstücken. Und dann fahre ich bis Po weiter, wo ich ein Häuschen gemietet habe, von dem ich nicht weiß, ob ich es finden werde. Wenn Sie mögen, begleiten Sie mich. Warum nicht? Ich weiß nur, dass es Pourquoi pas heißt und in der Nähe der Auberge du Sanglier liegt. Nach wenigen Tagen war mein Verlangen noch weiter gewachsen und ich erlebte Momente des Schweigens und verborgenen Schmerzes in der geliebten, der anmutigen Gegenwart von ihm. Denn diese angebetete Kreatur bot mir oder suggerierte mir gerade nur ihr doppeltes Gesicht, ihre zwei Körper. Und sehr bald verspürte der Mann in mir den beängstigenden Drang, vorzupreschen und zu unterwerfen, gleichgültig, ob die imaginierten Umarmungen einen Frauen- oder Männerleib umfingen. Aber ich wollte wissen, ich hatte die absurde Hoffnung, an die ich eine Zeit lang glaubte, dass ich den Zweifel abtöten könnte, indem ich ins Bad käme, während es gerade unter der Dusche hervorträte. Aber witternd fand ich nur den Geruch der Fichtennadelseife vor, die es auf seinem Leib zum Schäumen gebracht hatte. Auf der Brust, an der Stelle zwischen den Beinen, die das Mysterium bewachte, immer allein, für mich versiegelt. Bis ich, fast von einem Tag auf den anderen, zu akzeptieren begann. Mehr nun als das physische Besitzen von ihm, das Fortwähren des Geheimnisses, des Zweifels begehrte. Und nun wachte ich eifersüchtig über es, ängstlich, dass eine Unvorsichtigkeit, ein Satz mir die Wahrheit offenbaren könnte, die nicht zu kennen ich unter weiterem Leiden genoss. Ich sah es. Den Pfad vom Einkaufen heraufkommen, behende und rasch, der Körper durch das Gewicht des Korbes ein wenig gebeugt. Ich fühlte Kälte und Alter, trat in den Bungalow und dachte vage daran, was es wohl zum Abendessen gekauft hatte. Wegen all der Feierei draußen wachte ich mitten in der Nacht auf, zerwühlte das Bett und wollte nicht weinen, wie ich es sonst tat, um von Helena liebkost zu werden. Ich versuchte, meinen Glückstraum wiederzuerlangen und scheiterte. Da weinte ich doch, aber das Jammergesicht gegen das Kissen gedrückt, so allein und vom Glück verlassen in der schwarzen Nacht. Aber ich merkte es, ahnte es, ohne zu hören. Und kam aus dem anderen Schlafzimmer herüber. Geduldig hörte ich mir die Tragödie an. Die haben mir einen glücklichen Traum mit einem Strand und einem Meer mit seinen Kreidepferden mittendrin geklaut. Ich gesellte mich auch zu der Untröstlichkeit. Ich habe einen schönen Traum gehabt, ganz komisch. Aber als ihr mich geweckt habt, war er weg. Ich habe ihn verloren, ich erinnere mich an nichts. Also zog ich am Morgen die Mädchen an. Und wir gingen zum Markt. Der Eingang war breit, aber nach wenigen Schritten stieß man gegen mächtige, in intensiven Farben gemaserte Marmorsäulen, die uns zwangen, beim Vordringen hintereinander zu gehen und die Schultern zu verdrehen und verschlungene Wege zu suchen. Bis wir zum großen gekachelten Hof mit einer unaufhörlichen Wasserfontäne gelangten. Unter dem Dach flatterten geflügelte Murmeltiere, langsam und halb noch im Schlaf. Eines von ihnen kam herab und ohne mich zu beachten, knabberte es sachte an den Köpfen der Mädchen und führte sie quer durch einen neuerlichen Säulenwald bis zu einem kleinen Altar, wo ein Seraph die beiden lächelnd empfing und nicht zu fragen brauchte, um zu wissen, was sie wollten. Helena noch an der Tür, vergessen wer weiß, und von Säulen gehindert, die sich riesige, dicke, marmorierte Zylinder erhoben, bei jedem Schritt auftauchend und sich so anordneten, dass sie sie zwangen, einem schlängelnden Pfad zu folgen, der sich in ein gebieterisches Labyrinth verwandelte. Und indem er sie ohne Gewalt zur Pforte, ohne Türflügel geleitete, auf dem Bürgersteig mündete, wo wir Mädchen sie schon erwarteten, mit den bekannten Mohnblumenblättern, die den Schlaf garantieren und seine unberührbare Absurdität. Den Kater habe ich Edgar getauft. Und nicht, weil er ein schwarzer Kater gewesen wäre, mit weißen Insignien des Grauens auf der Brust. Das war nämlich an dem Abend, als Marie wie geplant am Flughafen ankam. Ich holte sie ab und wir tranken ein paar Cocktails mit der Fröhlichkeit, wie eh und je. Ich war verrückt. Und manchmal dachte ich, es sei sexuelle Verrücktheit. Sie zu sehen, genügte. Ein vergessenes Taschentuch zu riechen, genügte. Das Bad zu betreten, nachdem sie herausgekommen war, genügte. Und mein Begehren vergrößerte sich immer mehr. Und ich gab mich ihm hin. Ich suhlte mich darin. Ich liebte mehr und mehr. Und jedes Mehr war wie eine Stufe, die mich dazu trieb, eine weitere zu betreten. Immer hinab. Denn ich wusste, dass ich dabei war, Gesundheit und Verstand zu verlieren. Wir ertranken also die Cocktails. Und wir stießen auf das eheliche Glück an. Das bringt einen nicht zum Lachen, aber komisch ist es. Wir gingen essen und danach in meine Wohnung. Ich habe dir nicht erzählt, weil ich es eben nicht weiß und es mir vielleicht egal ist, dass die Concierge und Quasi-Hausherrin einen Narren an mir gefressen hatte oder mich einfach grundlos hasste, irgend so etwas. Wir traten ein und ich machte das Licht an. Sie war noch nie dort gewesen. Sie blickte sich um mit einem Lächeln, das billigend war, schon bevor es entstand. Und sie sah, wir sahen, mitten auf dem großen Bett mit seiner mädchenweißen Überdecke einen schwarzen, großen, fetten Kater. Einen Kater, den ich zum ersten Mal sah und der es gewohnt schien, dort vor sich hinzuschnurren. Die Pfoten unter der Brust geknickt, blickte er uns mit neugierigen Augen an und schloss sie wieder. Bis heute weiß ich nicht, wie er hineingekommen ist. Ich kann nur eben vermuten. Ich trat vor, um ihm den Rücken und den Brustansatz zu streicheln. Und da explodierte sie, dass ich dieses ekelhafte Tier rausschmeißen solle, dass ihr das ganze Bett mit Flöhen vollmachen würde, schreiend und auf den Boden stampfend. Ich zündete mir eine Zigarette an und öffnete die Tür. Ich sagte ihr, dass es mich glücklich gemacht habe, überraschend jemand anzutreffen, der uns willkommen hieß. Sie nannte mich Idiot und schlug in die Hände, bis der Kater zur Tür und ins Dunkel des Flurs lief. Was dann passierte, ist simpel und für mich mühsam zu erklären. In dem Augenblick entschied ich, dass ich mich niemals mit dieser Frau verheiraten könnte. Dass es unmöglich war, mit ihr zu leben, glücklich mit ihr zu sein. Ich habe es ihr damals nicht gleich gesagt. Und der Rest der Nacht bis zur Erschöpfung des Morgengrauens verging, wie wir es vorausgefühlt und gewünscht hatten. Was für jeden intelligenten Typ erklärt, warum ich seitdem bloß Abenteuer gehabt habe und mir vorgenommen habe, dass sie nicht lange dauern sollen. Montera Ekebekeer, sagt Ihnen das etwas? Nein, ich bin selten in dieser Gegend der Stadt. Gut, da werden Sie der Einzige sein. Dort nach der Calle Becker hin gibt's ein Stundenhotel. Das beste oder teuerste des Viertels. Dort regen Sie sich nicht auf, hat man Sie am Montag, dem 7. um 17.15 Uhr hineingehen sehen. Und das versteht sich, Sie war nicht allein. Aber wenn Sie doch bis 6 in der Bibliothek arbeitet. Ich bitte Sie, Frauen, als wenn die keinen Vorwand finden würden. Verzeihen Sie, aber Sie sind dafür geboren. Irgendwelche Vorwände zu erfinden, wollte ich sagen. Hat man den Mann sehen können? Nicht beim ersten Mal, das ging wie der Blitz. Später aber ja. Er wartet jeden Abend am Ausgang der Bibliothek auf Sie. In einem grünen Seat, Kennzeichen 4022M. Es ist ein großer Kerl, älter als Sie, mit ein paar grauen Strähnen. Sehr gut gekleidet, das muss man sagen. Finden Sie heraus, wo Sie dann hingehen. Ob der Mann eine Wohnung hat, in die er Sie mitnimmt. Ich gebe Ihnen im Voraus das Geld für eine weitere Woche. Detektiv Tubor, guten Tag. Hören Sie, ich habe Ihnen wie verrückt hinterher telefoniert und konnte Sie nie erreichen. Jetzt habe ich etwas Großes, etwas wirklich Großes. Ich bin in ein neues Büro gezogen, weil das andere eine elende Hütte war. Ich habe mich direkt geschämt, Klienten und Freunde zu empfangen. Ich bin in großer Eile. Ich erwarte Sie auf dem Flughafen, morgen um 5. Ja, nachmittags, in der Cafeteria. Aber Sie müssen nochmals 5.000 mitbringen. Die habe ich schon fast ganz ausgegeben. Seit langem bin ich nicht mehr an so eine schwierige Sache geraten. Vergessen Sie es nicht. Wenn das mit Ihnen nicht klappt, ist alles aus. Endlich. Mein Flugzeug geht gleich. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wohin. Das ist auch ohne Bedeutung. Ich vertraue Ihnen. Es wird Ihnen unmöglich vorkommen, aber es ist wahr. Alles überprüft. Die schwierigste Aufgabe, die man mir im Leben je übertragen hat. Sie hat sich in Luft aufgelöst, ist ausgeflogen. Sie ist nicht in die Bibliothek zurückgekehrt. Im Hause wissen Sie nichts von dem Mädchen. Wie man so sagt, wie vom Erdboden verschwunden. Das Foto. Sie haben doch ein Foto gemacht. Geben Sie es mir. Selbstverständlich. Sehen Sie, ich habe es in Zellophan eingehüllt. Schweizer Briefmarken. Natürlich. Die neue Nummer vom Dasein. José Lemos? Studentin? Seit dem Militärputsch auf der Insel La Torre festgehalten? Wurde von Angehörigen der Nationalgarde am 5. April in Haft genommen. Am gleichen Tag, an dem sie das Straflager verlassen und ihre Freiheit wiedererlangt hatte. Seither ist sie verschwunden, ohne dass sich irgendeine militärische oder polizeiliche Dienststelle für ihren Verbleib verantwortlich erklärte. Sie rein. Umdrehen und Hände an die Wand. Sauber. Fühl mal, alles dran, wo es hingehört. Vorne und hinten, alles in Ordnung. So, jetzt öffnen Sie die Geige. Den Kasten? Ja, Frau Doktor. Den Kasten für die Geige. Oh, und das hier? Ja, was ist das? Ein Zettel, nicht wahr? Namen, lauter Namen. Was für ein Namen? Hey, du da! Raus mit der Sprache, weißt du was davon? Nein, habe ich ihm schon gesagt. Er kam gestern damit nach Hause. Ich weiß nicht, wo er ist. Er hat nicht angerufen, ich habe ihn auch nicht gesehen. Habe ich ihm schon gesagt? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß überhaupt nichts, ich bin ja bloß im Dienst. Sie, Frau Doktor, Sie gehen jetzt in den Garten zur Rotznase. Und keine dummen Tricks. Wir haben nämlich noch gar nicht angefangen. Bring den Ball da hinten auf den Boden. Hier bin ich, hier auf dem Baum. Ich weiß es nicht. Lass ihn hier raus. Ich habe es Ihnen schon gesagt. Ich weiß nichts. Nichts. Pass auf. Ich darf nicht aufhören zu lächeln. Und ich muss weiterspielen mit dem kleinen Bob. Er ahnt nichts. Und ich muss ihn ansehen und lächeln und weiterspielen. Auch wenn ich sicher bin, nicht hier zu sein. Das Auf und Ab des Balls. Nur zu träumen. Ja. Komm, wirf. Wirf, ich fang ihn. Komm. Es sind keine Männer im Haus, die dem Dienstmädchen zusetzen. Es gibt keine Drohung. Bald eingesperrt zu werden, verhört, gefoltert. Da, die feuchte Wand, die den Garten umgibt, die Möglichkeit, darüber zu springen, dem Traum zu entfliehen, den Albtraum aufzubrechen. Bob! Bob! Hier, fang! Hopp! Es gibt auf der Welt nichts als den kümmerlichen Garten. Das Hin und Her des Balls, die Freude des Kindes, dessen Eltern man gerade umbringt, an einem anderen, fernen, unvorstellbaren Ort. Land, Kontinente, Planeten. Es ist notwendig, weiter mit dem Kind zu spielen, zu spüren, wie der Ball mir gegen den Bauch prallt, ihn zurückzuwerfen. Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn schön! Jetzt bist du dran, komm! Das Kind. So sehr Kind. So nah dem Haus und dem Schrecken, das Kind. Das Einzige, was von den Eltern in diesem Augenblick bestehen bleibt. Und ich muss Vater und Mutter sein, solange der endlose Albtraum dauert. Die rohen Stimmen im Haus, das nervöse Lachen des Kleinen im Baum. Denn wenn ich das eintönige Spiel ohne anzuhalten in die Länge ziehe, bleiben wir abseits der Zeit, nie berührt von der Schmutzigkeit der Welt. Thank you. Geschlagen. Eine Sekunde vielleicht noch. Dankbarkeit für die Ohnmacht, die Bewusstlosigkeit, das Vergessen der Foltern. Die Zelle, eine Pritsche mit einem Brett als Matratze, ein Eimer, der schon scharf nach Urin und Exkrementen stinkt. Ganz oben ein mit Drahtgitter geschütztes Rechteck. Nacht oder Morgen. Wie ich aufzuwachen glaube, kalt und schwitzend, weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Nach und nach füge ich mich dieser Persönlichkeit, die sie glücklich machte, die vielleicht selber einmal glücklich war und jetzt nicht nur von aller Vergangenheit abgelöst ist, sondern auch von der Zeit. Ich bin der andere, mit Vergangenheit und Schicksal, die gleichgültig sind, mit Schorf, mit Schmerzen, Erinnerungen und Warten. Ich bin befreit vom Leben. Befreit von so viel tausenden Scheißkerlen, die nur darauf aus sind, das Leben zu Schmutz und Dornen zu machen. Ich bin befreit, bei klarem Bewusstsein, entblößt von allem, wie ein Neugeborenes. Es mag 3 Uhr morgens sein, 3 Uhr morgens, die Stunde, wo sie den schwarzen Wagen zur Kommandatur bringen, der vollgestopft ist mit Prostituierten, mit Heulen, Lachen und dreckigen Wörtern, die an die niedrige Decke prallen und ohne Sinn und Ziel herunterfallen, ohne jemandem weh zu tun, ohne überhaupt jemanden zu streifen. Worte, bereits tot, so alt sind sie. Tot von ihrem langsamen, kurzen Flug. Schon nichts mehr als Worte. Das Nichts. 3 Uhr morgens. Und es ist möglich, die unsichtbare Gegenwart des anderen an meiner Seite zu spüren und zu schaffen. Regungslos und vielleicht mit der Erinnerung an das Ersticken in einem Bottich, in dem Scheiße schwamm. An unaussprechliche Stromstöße vom Penis bis zur Nase oder umgekehrt, abwechselnd oder fortwährend. Ohne Erinnerung an die Faustschläge des ersten Scheißkerls. Vergessene Liebkosungen. Der Verstand, teilnahmslos, dass es in der Casa Grande ein Übermaß an Biestern in Menschengestalt gab. Er aber wollte mit den Fingernägeln, die ihm verblieben waren, das flackernde Glück zurückhalten. Und das Nichts, das nie einen Anfang noch ein Ende gehabt hatte. Er war einfach da. Einfach da. Wie wir alle einfach da sind. Einfach da. Und sonst nichts. Lange Augenblicke im kurzen Leben. Hörspiel nach den Erzählungen des Juan Carlos Onetti. Ins Deutsche übertragen von Jürgen Dormagen, Wilhelm Muster und Gerhard Poppenberg. Es sprachen Hille Darius, Christina Heiß, Gabriela Maria Schmeide, Rosemarie Gerstenberg, Ernst Jacobi, Reinhard Virchow, Matthias Kahler, Daniel Kastura, Philipp Scheppmann, Wolfgang Spier, Charles Wirz, Axel Eichenberg, Dennis Lubojanski, Viktor Linde. Ton und Technik: Martha Seeberger und André Buscharepp. Aufnahmeleitung: Christoph Müller. Manuskript, Musikcollagen und Regie: Heinz von Kramer. Produktion: Hessischer Rundfunk 2003. Dramaturgie: Peter Liermann.